Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Lesen Sie neueste Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Vermischtes. Deutsche Nachrichten aus den USA, Kreuzworträtsel und Horoskop. Das und noch viel mehr finden Sie jeden Monat in Amerika-Woche. Zweimal monatliche Sonderausgaben zur Herbst- und Winterfeiertagssaison. Bestellen Sie jetzt Amerika-Woche zum Kennenlernen. 3 Monate zum Preis von 29,95 oder 6 Monate für 48,95. Oder bestellen Sie gleich Amerika-Woche fürs ganze Jahr, monatlich mit 3 Extra-Ausgaben in den Feiertags-, Herbst- und Wintermonaten zum Preis von nur 79,95. Rufen Sie uns an 516-771-3181. Nochmal 516-771-3181. Oder bestellen Sie gleich online bei www.amerikawoche.com. Amerika-Woche ist ein Wort und wird mit K geschrieben. Amerika-Woche. Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Amerika-Woche, order your copy now. It's spelled www.amerikawoche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute möchte ich Ihnen eine sehr interessante und nette tschechische Sängerin vorstellen, und zwar Eva Adams. Und Eva Adams ist jetzt schon zum zweiten Mal dabei gewesen im German Heritage Fest in Florida. Dort habe ich sie auch gesprochen, und zwar im März 2019, aber ich kenne sie schon länger. Sie war also auch 2018 die Hauptattraktion. Neben den Tänzern war sie die Schlager- und Evergreen-Sängerin, für die es zu tanzen galt. Sie und ihr Mann, der auch mitmacht und mitsingt, vor allem die Instrumente spielt und die Technik betreut. Eva Adams singt sehr, sehr gerne auf Deutsch und hat auch einige der deutschen Lieder dann ins Tschechische übertragen, ist dort inzwischen im Fernsehen auch unterwegs und hier vor allem, wenn sie ein halbes Jahr in Florida ist, in den Staaten ist, dann freut sie sich, wenn sie die Deutschclubs betreut bzw. dort auftritt. Und da können Sie sie dann auf jeden Fall erleben in den verschiedensten Deutschclubs. Und auch singt sie auch für spanische Clubs, alles Mögliche in allen verschiedenen Sprachen. Und es macht ihr große Freude, Englisch, Deutsch und eben vielleicht auch andere Sprachen. Sie sagt, sie spricht sie nicht alle, aber sie kann sie dann nachsingen. Und das macht sie sehr, sehr gern. Ich habe mich mit ihr zwischendurch hingesetzt und dann musste sie wieder auf die Bühne und dann kam sie zurück und sagte, jetzt habe ich noch ein wenig Zeit, sodass dieses Interview in 2 Teilen ist und die Fragen ein bisschen anders im 2. Teil. Da haben wir dann noch einmal angesetzt, wo sie sich im 1. Teil schon sehr freundlichst verabschiedet hat und uns eine ganz tolle Woche wünscht, genauso wie ich Ihnen. Aber jetzt geht es erst einmal los mit Teil 1 meines Interviews mit Eva Adams. Wir sitzen hier im Kulturspiegel und Wir unterhalten uns mit Eva Adams. Hallo. Ist dein Künstlername? Ja, das ist mein Künstlername. Ich begrüße alle. Ja, schön. Und du singst auch sehr schön. Und zwar singst du auf Deutsch und sprichst Deutsch. Aber das ist nicht der Ursprung der Eva Adams. Wo kommt Eva Adams ursprünglich her? Ich spreche Deutsch, das stimmt. Ich mache viele Fehler, das stimmt auch. Aber ich verstehe mit Füßen und Händen. Nein, aber singen tust du also alle diese Lieder, die Leute hören wollen. Bei Singen es ist ein bisschen anders wie beim Sprechen. Aber ich komme aus Tschechien. Okay. Ja, dort bin ich geboren. Da bist du geboren. Wo in Tschechien? Böhmen und Mähren. Und ich wohne in Mähren, oder ich habe gewohnt in Mähren, bei Brno. In Mährischen Karst. Es sind Tropfsteinhöhle. Das ist wunderschön. Ja. Ja, ich war auch schon mal in Tropfsteinhöhlen, wahrscheinlich nicht in der Gegend, aber... Noch super. Ja, es ist wunderschön. Ja, ja, ja. Und da hast du gespielt als Kind oder kann man da rein oder muss man da als Tourist rein? Dort darfst du nur wie Tourist. Aha. Es ist Sehenswürdigkeit. Ja. Ja. Na ja, aber danach ist die Gegend bekannt. Ja, sicher, ja. Sicher. Ja. Und bist du da lange gewesen oder wann bist du in den deutschen Sprachraum gewechselt? Ich war 18 Jahre alt. Ich habe studiert klassische Musik, Konservatorium, Gesang und Klavier. Und dann war bei uns die Revolution 1990. Und ich habe mit meinem momentan Mann, wir sind schon zusammen 30 Jahre her, nach Österreich gegangen. Und dort haben wir die Möglichkeit bekommen zu spielen und so ist das mein Leben. Ja, und jetzt bin ich in Amerika. Und du kommst immer mal nach Amerika, du bist oder halb und halb? Du bist ja, genau, weil ich Musikantin bin. Ich habe Verträge in Europa und in Amerika. Das heißt, Winter bin ich hier und Sommer bin ich wieder in Europa. Und wir sitzen beim Deutschen Heritage Fest, das heißt, da bist du der Star. Das ist nämlich mit Plakat und allem. Also es ist ganz schön, wenn man dann auch überall bekannt ist, in den einzelnen Deutschclubs wahrscheinlich auch. Ja. Also wenn man in Amerika natürlich Deutsch singt, dann sucht man sich ein Publikum, was auch Deutsch hören möchte. Nicht? Ja, genau. Ich singe nicht nur Deutsch, ich singe Englisch, ich singe Spanisch und Italienisch auch. Schön. Und Tschechisch natürlich. Ja. Ja, ja, ja. Und wer hört dich? Wo bist du in Florida? Ich habe hier angefangen vor 3 Jahren. Es war in verschiedenen deutschen Clubs. Cape Coral, Sarasota, Venice, Pinellas. Jetzt war ich in Lecanto, Port St. Lucie und überall. Und wir sind jetzt 2019, muss man sagen. Also ja, jetzt bin ich... Tschüss, tschüss. Jetzt bin ich... Ja. Und sonst, ich spiele für Amerikaner viele verschiedene... Das sind Country Clubs. Aha. Oder in Restaurant und ich spiele zum Essen. Das heißt gemütlich, aber ich spiele oder ich singe Englisch dort. Ja. Patsy Cline, Doris Day, Elvis Presley, Frank Sinatra. Solche, diese uralte Lieder. Golden Oldies. Ja, Oldies, ja. Und das kommt sehr gut an, wenn man eine schöne Stimme hat. Und die hast du. Und ich habe gehört, dass der Herr Gemahl auch mitmacht. Also hier habt ihr auch als Duo ein bisschen gesungen. Ja, mein Mann, er ist Musikant schon 50 Jahre her. Er ist ein bisschen älter wie ich. Der spielt Gitarre, Saxophon, Akkordeon. Und zusammen sind wir genau jetzt 30 Jahre. Und er macht die Technik, also das ist natürlich auch toll. Ja, er macht Technik und ich mache die Musik und das passt alles zusammen. Ja, und habt ihr noch mehr Familie? Hast du Kinder? Ja, wir haben zusammen ein Kind, eine Tochter. Aha. Und sie studiert hier. Und sie studiert in Amerika? Ja. Ja, schön. Ja. Und was hat das Jahr, für dich noch zu bringen? Das ist jetzt März 2019. Ja. Was ist als nächstes dran, Eva? Also, bevor sind wir nach Amerika geflogen, haben wir Angebot von tschechischen und slowakischen Fernsehen bekommen, eine Sendung machen. Und wir haben jetzt jede Woche, es ist am Sonntag um 20 Uhr Premiere, das ist Primetime, und Mittwoch es ist Reprise. Das heißt, jede Woche muss man eine Sendung für eine Stunde machen. Und, das ist viel Arbeit. Das ist viel Arbeit, aber so ist das Leben. Ich bin noch nicht in Pension. Und du machst diese Sendung für eine Stunde zusammen mit ihm oder alleine? Nein, mit ihm. Das ist, diese Fernseher ist Musikfernsehen. Okay. Und wir haben zu Hause in Tschechien, wir haben ein Studio, Tonstudio, und wir machen selber CD und DVD. Schön. Und wir haben über 40 DVD schon aufgenommen. Gemacht? Ja. Aha. Und Das war Lied, bisschen was sprechen, so machen wir ungefähr 50 Minuten. Und das ist aber tschechisch. Ja, das ist tschechisch. Es ist für tschechische Leute, ja. Okay. Tschechische und slowakische. Oder singst du da auch Englisch? Ich singe tschechisch, aber zum Beispiel hier habe ich auch einen Film aufgenommen und hier habe ich nur Deutsch oder Englisch gesungen und das werden wir auch dort geben. Einbringen, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Er filmt also mit ja. 8 mm wahrscheinlich auf 4K, iPhone. 4K. Also, ja. Das ist die beste Qualität, was es momentan gibt. Und das dürfen wir auch dort bringen und wir wollen zeigen, was für Kultur hier ist, weil die Leute, das ist super, das ist Wahnsinn. Die Leute sind hier ungefähr 70, 80, 90 Jahre alt und die tanzen. Ja. In Europa, das ist ein bisschen anders. Ja. Und hier, das ist Wahnsinn, wirklich. Ja, das stimmt. Da ja. wird nicht mehr so viel getanzt. Aber im Spanischen wird viel getanzt. Aber auch, ich weiß nicht, wie es in Europa ist, aber hier in Amerika sind die spanischen Clubs noch mit Tanz. Da war ich noch nie, aber in Spanien haben wir 3 Jahre gespielt. Ja. Und dort haben wir ein bisschen auch Spanisch gelernt. Da waren doch all die Deutschen. Genau, dort habe ich für die deutsche Publikum gespielt. Das heißt, überall, Deutsche sind überall. Und das ist gut. Wo in Spanien warst du da? Das war in Torrevieja, Alicante, ungefähr 600 Kilometer unten Barcelona. Also Ferienland. Ja. Sehr schön. Gibt es ein Land, wo du gerne mal hin möchtest, wo du noch nicht gesungen hast? Weißt du was? Mir ist egal, wo ich singe. Was ist wichtig, wenn die Leute wollen dich hören und wenn die Leute zufrieden mit deiner Musik sind. Das ist ganz wichtig. Das ist. Hast du ein Lieblingslied? Eben vorhin kam Ave Maria. Also das ist schon. Das kannst du bei Hochzeiten und Beerdigungen singen. Also ja, das ja. ist ein Lied, da sind sie alle ganz still. Vor 25 Jahren habe ich von Österreich nach Tschechien gebracht ein Lied, eine weiße Orchidee von Helga Gruber. Und das Lied haben wir aufgenommen auf CD. Und weil wir sind Musikverlag, wir haben dieses Lied verkauft. Und ich habe gewonnen, erster Platz in Top-Hit-Parade und das ist jetzt großer Hit in Tschechischer Republik. Wieder? Oder also noch ja. weiterhin? Ja, 20 schön. Jahre her schon. Schön. Und das, ich muss sagen, dieses Lied hat mir Freude gebracht. Also ich muss sagen, alle Lieder, was ich singe. Ja. Weil wenn du singst und du hast das nicht gerne, das ist nicht gut. Das heißt, du musst das Lied fühlen und gerne haben. Ich spreche vielleicht nicht so gut nein, Deutsch, ob du nein, verstehst nein, du mich. Nein, du musst ja? eine Passion für ein Lied haben, um ja. es richtig zu interpretieren. Ne? Und dann ich beobachte die Leute oder die Menschen und die kommen zu mir und die sagen mir, spielst du das oder das? Und ich sage, nein, aber ich schreibe aufs Papier, ich ja. komme nach Hause und ich studiere das. Ja. Und nächstes Mal, ich kann das singen. Ja, schön. Liest du Musik oder hörst du Musik? Also bist du jemand, der, du hast eine klassische Ausbildung. Ja. Das heißt, du kannst auch Noten lesen. Na sicher. Es gibt viele Leute, die keine Noten lesen können, ja. die nach dem Lied, nach dem Klang etwas ja, machen. Ja. Ich habe studiert Konservatorium, klassischen Gesang mhm. und Klavier. Ja, mhm. ja. Hast du denn mal die Gelegenheit, das zu nutzen, diese klassische Ausbildung noch? Vielleicht schon, aber diese Musik, was ich mache, gefällt mir besser. Also Schlager und Schlager. Chanson. Ja, ja. Nur Musical und ja. so. Schön. Und hast du einen Traum, was du noch etwas, was du noch nicht verwirklicht hast? Ja. Scheint ja, du hast alles gemacht. Ja. Was? Ich habe Traum, ich möchte einmal mit Symphonic Orchester singen. Ah, schön. Wenn ich komme jetzt nach Hause, ich habe Angebot bekommen. Das ist nicht Symphonic Orchester, das ist Blasorchester. Ungefähr 30 Leute. Wow. Und ich mache Schedule-Programm, was ich werde dort singen. Zum Beispiel ein Lied Don't Cry For Me Argentina ja. auf Tschechisch. Ja. Ja. Aber das wird nicht String, also die Geigle. Das wäre Brassorchester. Oh, okay. Ja, das ist also ein Blasorchester. Blasorchester. Aber ja. mein Traum ist Symphonic Orchester. Ja. Naja, man könnte ja mit einem kleinen Orchester anfangen irgendwo und es aufnehmen, ja. ne? In dem ja. Moment, wo du es hast. Aber klassische Musik und Popmusik zusammen, das ist wirklich in Amerika auch sehr gefragt. Also, ja. Das gibt immer Möglichkeiten, dass man ja. sich weiter verbindet. Ich wünsche dir ganz tolle Zeit noch. Das Fest ist noch nicht zu Ende und zwischen Tanz und ja, musst du wieder auf die Bühne. Ich muss noch spielen gehen, aber ich möchte begrüßen deine Zuhörer. Ja. Ist das so richtig? Ja, das ist richtig. Also bleib dir brav und gesund. Und ich danke dir, Eva, und bleib auch brav okay. und gesund. Ich versuche. Okay, vielen herzlichen Dank. Tschüss, danke. Ja, und dann musste Eva Adams wieder auf die Bühne und noch ihre restliche Zeit singen. Und die Leute haben sehr, sehr herzlich applaudiert und freuen sich über die schöne Stimme und die tollen Lieder und all die Schlager, die man kennt, auch die Evergreens, auch ein bisschen Englisch. Irgendwann kam dann Breakdance, nicht Breakdancing, sondern Line Dancing. Da standen dann alle plötzlich in der Reihe und kannten die Lieder und haben natürlich dazu getanzt. Dann brauchte man nicht unbedingt einen Partner für das Line Dancing. Alles unter der Regie von Eva Adams, die mit mir sich gerade nett unterhalten hat. Und dann aber noch nach dem zweiten Auftritt noch einmal zurückkam und gesagt hat, jetzt hätte sie noch ein bisschen Zeit. Und da haben wir uns rausgesetzt. Aber natürlich sind dann viele nach Hause gegangen, nachdem sie dann fertig war, und haben sich natürlich zwischendurch, während wir mit uns unterhalten haben, verabschiedet, sodass wir auch immer zwischendurch schönen Abend noch hören werden und auf Wiedersehen. Und da geht es natürlich darum, wie sehr sich die Leute gefreut haben. Und es hat natürlich keiner gesehen, dass ich ein Mikrofon in der Hand hatte und dass wir nicht nur da saßen und uns nett unterhalten haben, sondern dass das auch jetzt in alle Welt aufs Internet für Sie zu hören ist. Ich darf mich jetzt noch mal einleiten. Also Eva Adams, Tschechin ihres Zeichens, die gerne auch in deutschen Clubs besonders schöne deutsche Schlager von sich gibt. Und wir wollen uns jetzt noch dem zweiten Teil unseres Gespräches mit ihr zuwenden, am Mikrofon Susanne Nielsen. Du hast mir was gesagt von, das sei so toll, dass die Leute hier so viel tanzen. Und ich finde das sehr schön. Bist du mit Tanz groß geworden? Hat man in deiner Kindheit das anders gemacht? Wie war das? Nein. Ich rede hier mit der Eva Adam. Insofern sollten wir jetzt eine Unterbrechung gemacht haben. Ja. Ja, ich heiße Eva Adams. Adams. Aber weißt du, wie ich richtig heiße? Nein, natürlich nicht. Das ist ein Künstlername, hast ja, du ja schon gesagt. Ja, ich heiße Eva Shevchikova, aber es ist zu kompliziert. Das ist ein schöner Name. Heute benutzen die Leute alle ihren normalen Namen. Weißt du was? Ich war in Australien und dort haben wir gespielt, schon dreimal oder viermal. Und die konnten das unseren Namen nicht aussprechen. Ja. Und mein Mann, er heißt Vašek, Václav. Und das war immer zu kompliziert. Und sind wir auf dem Strand gewesen, ja, und mein Mann hat gesagt, pass auf, wir müssen nachdenken und wir müssen künstlerische Namen herausfinden. Ja. Ja. Und unsere Freunde, die haben nur Englisch gesprochen. Okay. Und die haben gesagt, Eva ist gut, ja, aber das zweite Name muss man ändern. Ja. Und der hat gesagt, Eva Adams. Okay, ich bin Eva Adams. Und manche Leute glauben, dass mein Mann ist Adam. Aber ich heiße Eva Adams und das können die deutsche oder englische Leute aussprechen. Ja, ja. Und jetzt, Gemma, du hast mich gefragt, ob ich als Kind getanzt? Ja, ob ja. Tanzen und Musik ein Teil deines Lebens war. Schon. Meine Mutter, sie hat 4 Geschwister gehabt und ja, die haben zu Hause immer gesungen. Schön. Sie ist geboren 1947, mhm, und die haben, als sie Kind war, immer gesungen. Und dann hat sie mit mir zu Hause immer gesungen. Schön. Ich war kleines Kind und wir haben immer Familienparty gehabt, ja, und dort haben wir immer gesungen, Volksmusik, ja, ich wollte das sagen. Volkslieder, ja, und dort haben wir getanzt und das war immer so, so lustig. Also diese Harmonien, die im Osten sind, die, mhm, zum Beispiel in Russland sind, da, mhm, sind ganz andere Harmonien in dem Gesang. Die Volksmusik, die hat einen ganz anderen Klang, ja, als etwas, wie du gesagt hast, wenn du jetzt im Konservatorium bist und eine ausgebildete Stimme hast, ja, die ist, um zu projizieren, damit du das Publikum erreichst. Das stimmt. Dann, und so. Und, aber der Vielklang dieser Chöre, das ist etwas, was ich aus der Volksmusik kenne, besonders, aha, in den Oststaaten, mhm, also, mhm, weiter östlich als Deutschland. Du weißt, wer Ernst Mosch ist. Ja. Ja. Und der hat immer die tschechischen Lieder, mhm, auf Deutsch gemacht. Aha. Und das war super. Und wenn deutsche Musikanten spielen tschechische Polka, das klingt auch gut. Ja, wirklich, ja, wirklich, ja, das wirklich, das klingt gut. Weil ihr Deutscher, ihr habt andere ein bisschen anderer Rhythmus als wir Tschechen. Okay. Ja? Und mir klingt das sehr schön. Und gibt es aber ein Volkslied, was du zurückgebracht hast? Hast du etwas aus dieser Kindheit, von diesen Liedern, die du mit deiner Mutter gesungen hast und mit deinen Geschwistern, kommt das nochmal vor in deinem Leben oder ist das dann vorbei? Also meine Tochter ist momentan 15 Jahre alt. Als sie Kind war, ich habe ihr gesungen. Ja, das heißt, also Tschechisch. Ja, Tschechisch. Und ist das ganz anders wie Deutsch? Ist das ein ganz anderer Klang oder ist es ein ganz anderer Thematik? Ich glaube, Thematik ist überall gleich. Ja. Und Kinderlieder sind immer gleich. Bye. Bye. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. That was beautiful. Thank you. Yeah. Thank you. We're going to contact you because we have a club in Hong Kong. Na, so geht das. So, we will call. Okay. And you're recording this, everything. So, keep the recording. Oh, so. She's recording. Yeah, yeah. Sorry. Es ist wichtig, dass man mit jedem weiter sich unterhält, weil die Leute sind freundlich und die freuen sich. Ja. Und ich glaube, wenn man den persönlichen Zugang hat zu dem Publikum, das heißt, man ist anfassbar, man ist vor ja. ihnen und man sitzt dann noch hinterher dazu. Und ja. das ist Teil des Geschäfts. Es ist sehr wichtig, wenn du Kontakt mit Publikum hast. Dann kannst du direkt in die Augen schauen. Und du kannst das dann lesen, was die wollen von dir oder was die brauchen oder was die wollen hören und ja, so. Das ist ja. schön. Und es ist alles eigentlich ein Teil dessen, Künstler zu sein, nicht, dass man diesen Kontakt auch weitermacht. Kontakt ist ja. sehr wichtig. Ja. Nicht nur in der Musik, auch in der Familie. Das stimmt. Und ist deine Familie öfters zusammen? Ist deine Mutter noch da? Und ja. Ist sie hier oder ist sie in nein, Europa? Nein, in Tschechien, in ja, Europa. Und ja. das heißt, du bist dann da. Und wie ist das mit Feiertagen? Wird da gesungen bei den Feiertagen? Wir Musikanten singen in Feiertagen. Es sind unsere Arbeitstage. Ach so, das heißt, ihr seid nicht zu Hause, wenn ihr das macht. Ihr seid ja. dann auf der Bühne irgendwo. Ja, ja, ja, ja. ja. Aber ich meine, wenn man dann zusammenkommt, ist dann Musik doch ein großer Teil des Lebens, nehme ich mal an. Also ich lebe mit Musik 24 Stunden pro Tag. Ja, also auch mit Freude. Das heißt, sicher. Nicht, dass ich sage, ich muss mal Pause machen von dem vielen Singen. Also, wenn ich heute nach Hause fahre, weil ich habe um 5 Uhr aufgestanden heute und jetzt ist ungefähr 6 Uhr Nachmittag, wenn ich nach Hause fahre, ich werde im Auto nichts sagen, weil ich ein bisschen müde. Aber nach einer Stunde wird man auch sprechen und vielleicht auch singen. Und er, singt er auch mit? Ja, oder? Ja. Also das ist okay. Und ich meine, das müsste doch manchem auch mal auf den Geist gehen, sagen, ich kann jetzt nicht mehr, bitte, ich muss jetzt mal eine Riesenpause machen. Aber es kann auch passieren, aber Musik, das ist mein Leben, das heißt, das gehört zu mir. Ja, und besuchst du denn auch Oper oder so etwas? Das ist was ganz anderes, nicht? Und wenn man sagt, also da möchte ich dann auch nochmal hin und das ist mein, oder du sagst klassische Musik, du würdest ganz ja. zu klassischer Musik singen. Wie ist das mit anderen Kunstgattungen, mit anderen Musikgattungen? Jazz? Jazz zum Beispiel habe ich eine CD aufgenommen. Ich habe CD aufgenommen, es war Jazz und Swing. Das waren englische Lieder. Es waren sehr alte, uralte Lieder, zum Beispiel Alexander's Ragtime Band oder Smile und solche 1920. Diese Lieder sind von 19. Das heißt, ich versuche auch ein bisschen andere Repertoire zu singen. Okay. Ja. Und das ist neu? Ist das etwas, was du jetzt machst? Oder ist 3 Jahre her. Jahren? Ja. Okay. Das war Band dabei. Okay, und da hast du mit der Band gemacht. Ja. Ja. Gut, also ich denke, wir werden dir alles Gute weiter wünschen. Gedanken zu Musik ist immer wichtig, denn das ist der Mensch, der dahinter steht. Und wenn ich dich auf der Bühne sehe, dann ist alles Fassade. Aber auch kommt das Menschliche rüber bei dir. Denke ich. Mhm. Und hinterher kommen die Leute und sagen, wir wollen dich auch haben. Und du hast das schön gesagt, eine Fassade. Ich glaube, der Mensch soll nicht eine Fassade haben, überhaupt wenn Künstler ist, weil wenn du eine Fassade hast, du bist nicht ehrlich. Das heißt, du musst ehrlich sein und dann die Leute glauben dir, was du singst. Also ich habe jetzt nicht Lack gemeint, der oben drüber ist. Das hört sich so an. Also eine Fassade ist nicht, um etwas abzudecken in dem Sinne, sondern es ist schon ein, wenn man einen Bühnennamen hat, hat man auch eine Bühnenpersönlichkeit. Ja. Und die ist nicht immer, wie der Mensch dahinter ist. Ja. Das ist schön, wenn das so wäre, aber ich glaube, viele Künstler, die man trifft, die sind nicht unbedingt die ganz freundlichen Menschen, die man immer erwartet. So ist das Leben. Ja. Da ist auch mal, manchmal hat man auch schlechte Laune, das ist auch okay. Ja. Nicht? Ja. Und das ist etwas, was man auch dabei haben darf. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Gut, und jetzt kommen immer noch mehr. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Ja, also ist schon Schluss? Wenn ja, ich wünsche deine Zuhörer, dass die keine Fassade haben. Ja, dass man echt ist, dass man das Echte einbringt und dass man auch freundlich zueinander sind. Ich habe eine Kollegin gehabt, die haben wir inzwischen überlebt, die hat gesagt, seid nett zueinander. Also Freundlichkeit ist momentan ein bisschen ist aus der Mode. Genau. Man ist frech. Ja. Man ist ein bisschen schroff. Aber trotzdem muss ich sagen, hier in Amerika, wenn ich treffe Menschen gegen mir, die lachen aus. Die lachen. In Europa. In Florida. Ja. Aha, okay. Ne? Das muss man dazu sagen. Ja, in Europa, die Leute lachen nicht. Nein. Ja? Das heißt, sie sagen auch, das ist unecht. Und das stimmt nicht. Es kann auch echt sein, wenn man lacht. Ja, du hast recht, ja. Aber Freundlichkeit, wenn wir werden ein bisschen zusammen freundlich. Wenn wir freundlicher wären zusammen. Es oder? Wäre, das Welt wäre ein bisschen einfacher vielleicht. Das mag sein. Ja. Und ich sage auch, wenn ich im Supermarkt bin, ich will ja den nicht heiraten. Der kann mir einen schönen Tag wünschen, das ist mir recht. Ja. Aber das, auch wenn es unecht ist, mir ist egal, wenn der mir einen schönen Tag wünscht und ich kann dabei lächeln, dann gehe ich in den Tag vergnügt hinein. Ja. Und das heißt nicht, dass der andere mich hasst. Und der braucht mir nicht zu zeigen, dass er schlechte Laune hat. Okay, dann ich wünsche dir einen schönen Tag und deinen Zuhörer auch. Tschüss. Ja, okay, Eva, ich wünsche dir eine gute Heimreise. Danke. Denn das war ein langer Tag jetzt. Danke. Soll ich was singen? Ja. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, auf den ich mich so freute. Und wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Dann hoffe ich bald. Dankeschön. Ja. Tschüss. So, und jetzt ist es wirklich Zeit, unsere Sendung zu beenden und mich noch einmal sehr, sehr bei Eva Adams für das nette Gespräch zu bedanken. Und da waren wir beide nach einem langen Tag eines deutschen Heritage Festes eigentlich auch bereit, jetzt ein bisschen zu Hause zu relaxen, aber sie macht das mit Musik und wir alle sind dann in unsere Autos gestiegen und natürlich nach Hause gefahren. Die vielen, vielen Schlager hat man noch im Ohr und in guter Erinnerung und man kann auch Eva im Internet bewundern, das aber allerdings im tschechischen Fernsehen vorwiegend auf YouTube, schauen Sie mal rein. Und sie hat ja erzählt, dass sie da auch Auftritte hat. Und das wird von ihrem Mann alles mitgeschnitten und dann verarbeitet. Wie gesagt, der Herr ist besonders gut mit der Technik und freut sich, wenn seine Frau auf der Bühne steht. Und ab und zu, so à la Cindy und Bert, stehen sie dann gemeinsam und singen auch, denn der Herr ist sehr musikalisch. Václav heißt er und singt, aber er spielt auch sehr viele Instrumente und kann auch die Technik sehr gut. Das war natürlich wunderbar für Eva oder ist es immer und er ist immer mit dabei. Und ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und ich hoffe, Sie haben einen schönen Sonntag noch und eine tolle Woche, bis wir uns nächste Woche wieder hören. Ciao, tschüss, bye bye, seien Sie nett zueinander und vor allem vielen Dank für Bill Davidsons Technik bei uns im Radio und Ihnen alles Gute, Ihre Susanne Nielsen. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Kino, Kino, Kino, von Susanne Nielsen gesprochen, auszugsweise die neuesten Kinofilme in den USA und in Deutschland. Bohemian Rhapsody, Bryan Singers Film für Queen-Fans besonders, aber auch die sich für den Werdegang von Freddie Mercury, ohne dessen schillernde Persönlichkeit diese Band nicht ihre grandiosen Erfolge hätte feiern können und zur Legende geworden ist, wird der Film auch mit kleinen Schwachpunkten zu einem Kultfilm werden. Der Hauptdarsteller Rami Malek, ähnlich exotisch und exzellent ausgewählt wie Freddie Mercury einst auf der Bühne, bringt uns das Leben besonders in den exzentrischen Bühnenauftritten, mit denen der Film beginnt und endet. Trotz Euphorie bleibt die Trauer um Freddie Mercury, der zu einer Zeit erkrankte, als es noch keine Hilfe für ihn geben konnte. Vom Ballett, wir berichteten vor einigen Jahren vom Queen Ballett des Wiesbadener Staatstheaters und einem Musical bis zu zahllosen Sportveranstaltungen, in denen Queen-Songs lebendig bleiben, möchte man diesen Film wieder und wieder sehen. The Hate You Give. Ein Mädchen lebt in einer schwarzen Nachbarschaft, aber ihre Eltern bringen sie und ihre beiden Brüder jeden Tag in eine vorwiegend weiße Privatschule. Dort spielt sie ein doppeltes Leben, denn dort muss sie sich dem Stil ihrer reichen weißen Mitschüler anpassen. Als aber ihr Freund aus Kindertagen von einem Polizisten bei einem Verkehrskontrolleunfall erschossen wird, weil der Polizist eine Haarbürste mit einer Waffe verwechselte, bricht der alte schwarz-weiße Konflikt auf, und zwar auf beiden Seiten. Falsch verstanden, missverstanden und von guten und kriminellen Elementen durchzogen, der immer wieder die kleinsten, schwächsten und vor allem die nächste Generation trifft. Aufzeigen heißt nicht unbedingt ändern, aber es ist wichtig, im Gespräch zu bleiben. Daher auch dieser Film. Suspiria spielt in Berlin vor dem Fall der Mauer. Es geht um eine Ballettschule, in der eine junge amerikanische Tänzerin, Jessica Harper, Aufnahme sucht. Sie verehrt die von Tilda Swinton gespielte Ballettmeisterin, findet jedoch bald heraus, dass sie in eine sinistere Gruppe von Hexen geraten ist. Tanz und Ritual sind eng verbunden und können heilsame wie auch zerstörerische Auswirkungen haben. Man hat in diesem Film, wo es um Scham und Schuld geht, auch neben der Geschichte der 30er Jahre die neuere deutsche Geschichte der RAF in den 70er Jahren mit eingeflochten. Und natürlich wird auch ein Stück Mauer gezeigt. Da geht es um den Alexanderplatz und eine hochfahrende Straßenbahn. Die gab es schon damals. Mid-90s. Ähnlich wie The Florida Project, Linklaters Film, den man noch einmal sehen sollte, schildert Regisseur Jonah Hill in diesem Film Mid-90s intensiv das Leben einer jugendlichen Gruppe zwischen Armut und Skateboarding. Eine traurige Bilanz der Mitte der 90er in einem Land des Überflusses. Der Film wird sehr gelobt und fällt in die Filmgeschichte als Zeichen der Zeit realitätsnah. Der junge Hauptdarsteller Sonny Suljic mit großem Bruder Lucas Hedges spielt den großen Bruder, gehört selbst wie auch der Regisseur, der sagt, man müsse bereit sein, alles zu geben, in die Skateboard-Szene der 90er Jahre. Colette. Ausgezeichnetes Porträt der Schriftstellerin Colette, ihrer Ehe mit Willie, der mit viel Passion von Dominic West gespielt wird. der inneren Weg von unschuldigen Mädchen vom Lande, die er zur Frau nimmt, bis zum Star von Bühne und in der Literatur bestimmt und sie dann an diese Welt leider verlor. Willie bleibt zurück. Keira Knightley als Colette gewinnt. Ein sehenswerter Film. A Star is Born. Viele der jüngeren Besucher werden sich an die bereits 3 Verfilmungen nicht mehr erinnern. Stars wie Barbara Streisand und Kris Kristofferson brachten große Stimmen ein, was Lady Gaga als neue Besetzung auch tut. Eine ausgezeichnete Wahl des Regisseurs und natürlich Hauptdarstellers Bradley Cooper. Eine Geschichte mit viel Herz, genauso packend wie tragisch, große Liebe und großer Schmerz. Im Kino. Was kann man sich mehr wünschen? The Wife, Glenn Close und Jonathan Pryce als Nobelpreisträger und seine Frau. Eine hervorragende Darstellung beider Hauptdarsteller, Oscar-würdig, sagt man. Was macht eine Frau, wenn sich alles um den nun mit einem Nobelpreis geehrten Mann dreht? Man nach Schweden reist und weiterhin als Frau an seiner Seite stehen soll. Glenn Close zeigt auf, wie man diese Situation meistert und vielleicht auch an ihr zerbricht. Unbedingt ansehen. McQueen ist ein Dokument zum Leben, ein Dokudrama zum Leben des kreativen Modedesigners Lee Alexander McQueen. Sein Werdegang, seine Lehrmeister, seine Freunde und seine Modehäuser Givenchy, Gucci und McQueen selbst und Kollektionen werden anschaulich dargestellt. Die Tragik seiner Freundschaften und der Verlust seiner engsten Vertrauten. Ein fantastisches Lebenswerk und letztlich ein von Tragik bestimmtes Leben. Und Ende. Sehr sehenswert. The Puzzle, eine Immigrationsgeschichte, ferne Welten, kleine Welten, festgehalten wird eine Frau in einer Welt der Immigranten und bekommt durch das Geschenk eines Puzzles eine neue Ausrichtung und damit einen neuen Blick auf ihr eigenes Leben und Möglichkeiten der Verwirklichung von eigenen Träumen. Sie begegnet einem Menschen, der ihr den Weg aufzeigt. RBG steht für Ruth Bader Ginsburg und dieses Dokument, auch diese Dokumentation dieser Dame, dieser höchsten Richterin am obersten US-Gerichtshof, die ein Rockstar der Frauenbewegung und für Gleichberechtigung ist, ein Vorbild für alle Frauen und Männer, die heute das genießen, wofür Ruth Bader Ginsburg sich eingesetzt hat. Diese sehenswerte Doku sollte man voranstellen, denn bald gibt es auch einen neuen Film und da geht es auch um einen der wichtigsten Fälle, die diese Frau mit der Hilfe ihres eigenen Mannes, der Unterstützung ihres eigenen Mannes, der auch im Rechtsbereich arbeitete, gemeistert hat. Und da geht es nicht um die Gleichberechtigung einer Frau, sondern um die Gleichberechtigung von Männern mit Frauen, was natürlich sie auch als Frauenrechtlerin, als sich Einsetzende für Gleichberechtigung allerseits, allen dann auf einmal aufgezeigt hat. Und dieser neue Film kommt demnächst in die Kinos. Schauen Sie sich Ruth Bader Ginsburg noch einmal an, wo immer Sie ihn erreichen können. Er ist sehenswert. Viele, viele Mütter und viele, viele Töchter und viele, die Rechtsanwältinnen sind oder werden, waren in der Zuschauergruppe dieses Films. Neue deutsche Filme für Sie gesehen und ausgesucht und hier eine kleine Zusammenstellung. In the Fade aus dem Nichts, Regie Fatih Akim, ist Golden Globe Gewinner 2018.